Ich hab deine Raps gehört und schon nach dem ersten Verse hab ich dich Deppen abgestempelt als schlecht rappende Nerd. Du bist hässlich, doch hörst mich und trägst meine Shirts. Es erklingen himmlische Chöre, wenn ich Rapper zerstöre. Komm vorbei, wir sind zu viert, komm alleine, ich bin hier. Kill euch mit dem Blatt Papier und lass mich dabei tätowieren. Viele Leute von hier denken, wir seien nun anders, aber wir bleiben standhaft, während ihr euch uns anpasst. Wir fucken deine Stadt ab und beschwere dich nicht, sonst kommen Sertan und ich und wir beerdigen dich. Du Motherfucker willst paddeln, doch du hast was vergessen. Du kannst dich nicht mit uns messen, wir sind immer die Besten. Ihr Pussys seid das Letzte, ich hab euch live schon gesehen. Tragt lieber schusssichere Westen bei dem Scheiß, den ihr erzählt. Ich brauch nichts mehr zu sagen, außer wie willst du's haben. Komm zu mir in meinen Wagen, Pussy. Guck mich an! Ich komm und fick euch wie 50 Murder Inc. Du willst battlen, doch deine Stadt hat nicht meinen Burger King. Frag nicht, ob ich Burner bin, nicht, ob ich zu viel Geld hab. Ich hab lang nicht genug, doch sicherlich noch mehr als deine Eltern. Ist der Crazy Spitter, euer Babysitter. Fühl mich wie im Zoo, denn ich muss euch Affen mit meinen Texten füttern. Dein Flow so heighty-tighty. Ich fahr durch die City mit Earthbomb, Ronald Icy. Guck, ich bin ein Player und Pimp, du ein Gay und ein Kind. Ich seh den Eizer, frisst euch Hater von innen. Mach dir nichts vor, wie ich wirst du nie, Motherfucker. Wir sind in den Charts, doch unser Sound the Street, Motherfucker, Deutschland, Double R Raps, Mohammed Atta, komm und blow mir ein Zacker. Ich kenne Leute mit Teppichgattern, ich bin mehr zu sein kannst, spit, mehr als du rhyme kannst. Guck zu, wie ich komm und dich dann einstab. Oh, Rap, Homie, doch, wenn du einfach nur siehst, zeig Respekt, Homie. Wir kommen in deine Stadt, pusten dich weg, Homie. Vier Psychos miteinander auf einem Track, Homie. Was jetzt, Homie? Ah, Rap, Homie, doch, wenn du einfach nur siehst, zeig Respekt, Homie. Wir kommen in deine Stadt, pusten dich weg, Homie. Vier Psychos miteinander auf einem Track, Homie. Was jetzt, Homie? Aus deinem Kuhmund kommt das Wort Cash. Wem willst du, Onkel Tom? Ich fick dich, Bitch, wie Casper ein Kick. Du Bester bist nix, lässt das wie Chicks. Komm zu meiner Show, du bist dope wie ne Schwester von Bricks. Das ist Earth, ich tätowier mir ne Träne wie Bird. Lass dich von fünf Kanacken doggen, bis jeder dich hört. Ich warte auf dein Payback-Rhyme. Ich bin kein Rapper, ich will eigentlich wie A-Wag sein. In meine Jacke passt ne AK rein. Tut nicht so, als ob ihr hart seid. Komm nach Bochum und ich slide dein Gesicht in einer Halfpipe. Merchandise, beim Scheißen schreib ich Mörderlines. Du willst dirty sein, man hör den Scheiß und zerstör die Lines. Wer war schon Frank Nitti oder Maya Lansky? Du bist nur fancy, der nur in Bayern Fans sieht. Ich trink Brandy und lauf besoffen in den Club. Heb die Gläser, ich zeig meinen Arsch und hoff, dass jeder kommt. Mein Name fängt mit S an, was jetzt dann? Mein Verse kommt pervers wie dein Sprung vor die S-Bahn. Kids kriegen Angst, wenn sie Kid Cobra sehen. Dein Shit ist scheiß hässlich wie von Cora E. Krieg ne Rosa E, der Chef ist da. Guck so hoch, ich habe mehr Bitches als die Hefner. Ich schreibe, du sitzt blöd daneben. Du kannst blöde reden, ich es dir böse geben. Ich bin kein Chiller, ich spitte lieber. Ich bin ein Arbeitsdiener, nenn mich den spittenden Tiger. Ich fick deine Lieder, na und nenn mich primitiv. Ich stipp mir'n Jimmy rüber und ficke dein Arschvieh. Du kannst mich nie plätten, so viel weiß ich. Ich komm, um euch Rapper zu fressen wie ein Haifisch. Tauch ab, Bitch, oder komm und kriech mir in den Arsch. Ich bin ein Businessman, so wie Urge Sepp und Buße war. Homie, doch, wenn du einfach nur siehst, zeig Respekt, Homie. Wir kommen in deine Stadt, pusten dich weg, Homie. Vier Psychos miteinander auf einem Track, Homie. Was jetzt, Homie? Ah, Rap, Homie. Doch, wenn du einfach nur siehst, zeig Respekt, Homie. Wir kommen in deine Stadt, pusten dich weg, Homie. Vier Psychos miteinander auf einem Track, Homie. Was jetzt, Homie? Ah.